Allergien, Unverträglichkeiten und Intoleranzen. Eine Theorie zur Entstehung von Allergien setzt bei der Verdauung im Dünndarm an. Wenn wir es nicht schaffen, ein Protein auf die einzelnen Aminosäuren herunterzubrechen, können winzige Stückchen davon übrig bleiben. Normalerweise werden sie dann einfach nicht ins Blut aufgenommen. Die unerwartete Macht liegt aber bei den Unauffälligen, in diesem Fall bei der Lymphe. Solche kleinen Partikel könnten in einem Fetttröpfchen eingeschlossen in die Lymphe gelangen und dort von aufmerksamen Immunzellen aufgeschnappt werden. Sie finden dann zum Beispiel einen winzigen Partikel Erdnuss mitten in der Lymphflüssigkeit und greifen den Fremdkörper natürlich an. Eine solche Erklärung passt zu Allergien, die vor allem von Lebensmitteln ausgelöst werden, die fettig und gleichzeitig proteinreich sind, wie Milch, Ei und allen voran Erdnüsse. Warum es fast keine Menschen gibt, die auf fettigen Frühstücksspeck allergisch sind, hat einen einfachen Grund. Wir bestehen selbst aus Fleisch und können es in der Regel gut verdauen.